oder Sehnsucht, heimliche Tränen, kennst du das Gefühl der Einsamkeit nach schöner Zeit? Kennst du der Liebe wanderndes Sehnen nach dem einen Ziel, Vergangenheit sei wieder heut? Seit wir uns fanden, lang ist's her, die Zeiten schwanden, da uns die Welt schön wie ein Märchen war und wir ein selig Paar in zarten Banden. Suchte ich vergebens den Inhalt meines Lebens. Lang ist's her, vergessen nimmermehr. Vergebens den Inhalt meines Lebens. Lang ist's her, vergessen nimmer.